Das chinesische Vorbereitungskomitee und das nepalesische nationale Vorbereitungskomitee für Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und zum Tag des leuchtenden Sterns wurden jüngst in Conakry und Kathmandu gebildet. An den Veranstaltungen zur Bildung der Vorbereitungskomitees nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Auf der Veranstaltung in Nepal wurde ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un angenommen. Das Vorbereitungskomitee der Vereinigten Islamischen Partei Irans für Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag von Kim Il-sung und zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il wurde unlängst gegründet.